Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Die 12 Brüder. Es war einmal ein König und eine Königin. Die lebten in Frieden miteinander und hatten 12 Kinder, das waren aber lauter Buben. Nun sprach der König zu seiner Frau: Wenn das 13. Kind, was du zur Welt bringst, ein Mädchen ist, so sollen die 12 Buben sterben, damit sein Reichtum groß wird und das Königreich ihm allein zufällt. Er ließ auch 12 Särge machen. Die waren schon mit Hobelspänen gefüllt und in jedem lag das Totenkistchen und ließ sie in eine verschlossene Stube bringen. Dann gab er der Königin den Schlüssel und gebot ihr, niemandem etwas davon zu sagen. Die Mutter aber saß nun den ganzen Tag und trauerte, so dass der kleinste Sohn, der immer bei ihr war und den sie nach der Bibel Benjamin nannten, zu ihr sprach: Liebe Mutter, warum bist du so traurig? Liebstes Kind, antwortete sie, ich darf dir es nicht sagen. Er ließ ihr aber keine Ruhe, bis sie ging und die Stube aufschloss und ihm die 12 mit Hobelspänen schon gefüllten Totenladen zeigte. Darauf sprach sie: Mein liebster Benjamin, diese Särge hat dein Vater für dich und deine 11 Brüder machen lassen. Denn wenn ich ein Mädchen zur Welt bringe, so sollt ihr allesamt getötet und darin begraben werden. Und als sie weinte, während sie das sprach, so tröstete sie der Sohn und sagte: Weine nicht, liebe Mutter, wir wollen uns schon helfen und wollen fortgehen. Sie aber sprach: Geh mit deinen 11 Brüdern hinaus in den Wald, und einer setze sich immer auf den höchsten Baum, der zu finden ist, und halte Wache, und schaue nach dem Turm hier im Schloss. Gebär ich ein Söhnlein, so will ich eine weiße Fahne aufstecken, und dann dürft ihr wiederkommen. Gebär ich ein Töchterlein, so will ich eine rote Fahne aufstecken, und dann flieht ihr fort, so schnell ihr könnt, und der liebe Gott behüte euch. Alle Nacht will ich aufstehen und für euch beten, im Winter, dass ihr an einem Feuer euch wärmen könnt, im Sommer, dass ihr nicht in der Hitze schmachtet. Nachdem sie also ihre Söhne gesegnet hatte, gingen sie hinaus in den Wald. Einer hielt um den anderen Wacht, saß auf der höchsten Eiche und schaute nach dem Turm. Als 11 Tage herum waren und die Reihe an Benjamin kam, da sah er, wie eine Fahne aufgesteckt wurde. Es war aber nicht die weiße, sondern die rote Blutfahne, die verkündigte, dass sie alle sterben sollten. Wie die Brüder das hörten, wurden sie zornig und sprachen: Sollten wir um eines Mädchens willen den Tod leiden? Wir schwören, dass wir uns rächen wollen. Wo wir ein Mädchen finden, soll sein rotes Blut fließen. Darauf gingen sie tiefer in den Wald hinein, und mittendrein, wo es am dunkelsten war, fanden sie ein kleines verwünschtes Häuschen, das leer stand. Da sprachen sie: Hier wollen wir wohnen, und du, Benjamin, du bist der Jüngste und Schwächste. Du sollst daheim bleiben und haushalten. Wir anderen wollen ausgehen und Essen holen. Nun zogen sie in den Wald und schossen Hasen, wilde Rehe, Vögel und Täubchen und was zu essen stand. Das brachten sie dem Benjamin. Der musste es ihnen zurechtmachen, damit sie ihren Hunger stillen konnten. In dem Häuschen lebten sie 10 Jahre zusammen, und die Zeit war ihnen nicht lang. Das Töchterchen, das ihre Mutter, die Königin, geboren hatte, war nun herangewachsen, war gut von Herzen und schön von Angesicht und hatte einen goldenen Stern auf der Stirne. Einmal, als große Wäsche war, sah es darunten 12 Mannshemden und fragte seine Mutter: Wem gehören diese 12 Hemden? Für den Vater sind sie doch viel zu klein. Da antwortete sie mit schwerem Herzen: Liebes Kind, die gehören deinen 12 Brüdern. Sprach das Mädchen: Wo sind meine 12 Brüder? Ich habe noch niemals von ihnen gehört. Sie antwortete: Das weiß Gott, wo sie sind. Sie irren in der Welt herum. Dann nahm sie das Mädchen und schloss ihm das Zimmer auf und zeigte ihm die 12 Särge mit den Hobelspänen und den Totenkistchen. Diese Särge, sprach sie, waren für deine Brüder bestimmt, aber sie sind heimlich fortgegangen, ehe du geboren warst, und erzählte ihm, wie sich alles zugetragen hatte. Da sagte das Mädchen: Liebe Mutter, weine nicht. Ich will gehen und meine Brüder suchen. Nun nahm es die 12 Hemden und ging fort und geradezu in den großen Wald hinein. Es ging den ganzen Tag und am Abend kam es zu dem verwünschten Häuschen. Da trat es hinein und fand einen jungen Knaben. Der fragte: »Wo kommst du her und wo willst du hin?« Und erstaunte, dass sie so schön war, königliche Kleider trug und einen Stern auf der Stirne hatte. Da antwortete sie: »Ich bin eine Königstochter und suche meine 12 Brüder und will gehen, soweit der Himmel blau ist, bis ich sie finde.« Sie zeigte ihm auch die 12 Hemden, die ihnen gehörten. Da sah Benjamin, dass es eine Schwester war, und sprach: »Ich bin Benjamin, dein jüngster Bruder.« Und sie fing an zu weinen vor Freude, und Benjamin auch, und sie küssten und herzten einander vor großer Liebe. Hernach sprach er: »Liebe Schwester, es ist noch ein Vorbehalt da. Wir hatten verabredet, dass ein jedes Mädchen, das uns begegnet, sterben sollte, weil wir um ein Mädchen unser Königreich verlassen mussten.« Da sagte sie: »Ich will gerne sterben, wenn ich damit meine 12 Brüder erlösen kann.« »Nein«, antwortete er, »du sollst nicht sterben. Setze dich unter diese Bütte, bis die 12 Brüder kommen. Dann will ich schon einig mit ihnen werden.« Also tat sie, und wie es Nacht ward, kamen die anderen von der Jagd, und die Mahlzeit war bereit. Und als sie am Tisch saßen und aßen, fragten sie: »Was gibt's Neues?« Sprach Benjamin: »Wisst ihr nichts?« »Nein«, antworteten sie. Sprach er weiter: »Ihr seid im Walde gewesen und ich bin daheim geblieben und weiß doch mehr als ihr.« »So erzähle uns«, riefen sie. Antwortete er: »Versprecht ihr mir auch, dass das erste Mädchen, das uns begegnet, nicht soll getötet werden?« »Ja«, riefen sie alle, »das soll Gnade haben, erzähl uns nur.« Da sprach er: »Unsere Schwester ist da«, und hub die Bütte auf. Und die Königstochter kam hervor in ihren königlichen Kleidern, mit dem goldenen Stern auf der Stirne, und war so schön, zart und fein. Da freuten sie sich alle, fielen ihr um den Hals und küssten sie und hatten sie von Herzen lieb. Nun blieb sie bei Benjamin zu Haus und half ihm in der Arbeit. Die Elfe zogen in den Wald, fingen Gewild, Rehe, Vögel und Täuberchen, damit sie zu essen hatten. Und die Schwester und Benjamin sorgten, dass es zubereitet wurde. Sie suchte das Holz zum Kochen und die Kräuter zum Gemüse und stellte die Töpfe ans Feuer, also, dass die Mahlzeit immer fertig war, wenn die Elfe kamen. Sie hielt auch sonst Ordnung im Häuschen und deckte die Bettlein hübsch weiß und rein. Und die Brüder waren immer zufrieden und lebten in großer Einigkeit mit ihr. Auf eine Zeit hatten die beiden daheim eine schöne Kost zurechtgemacht. Und wie sie nun alle beisammen waren, setzten sie sich, aßen und tranken und waren voller Freude. Es war aber ein kleines Gärtchen an dem verwünschten Häuschen. Darin standen 12 Lilienblumen, die man auch Studenten heißt. Nun wollte sie ihren Brüderchen ein Vergnügen machen, brach die 12 Blumen ab und dachte jedem aufs Essen eine zu schenken. Wie sie aber die Blumen abgebrochen hatte, in demselben Augenblick waren die 12 Brüder in 12 Raben verwandelt und flogen über den Wald hin fort. Und das Haus mit dem Garten war auch verschwunden. Da war nun das arme Mädchen allein in dem wilden Wald, und wie es sich umsah, so stand eine alte Frau neben ihm, und die sprach: »Mein Kind, was hast du angefangen? Warum hast du die 12 weißen Blumen nicht stehen lassen? Das waren deine Brüder. Die sind nun auf immer in Raben verwandelt.« Das Mädchen sprach weinend: »Ist denn kein Mittel, sie zu erlösen?« »Nein«, sagte die Alte, »es ist keins auf der ganzen Welt als eins. Das ist aber so schwer, dass du sie damit nicht befreien wirst, denn du musst 7 Jahre stumm sein, darfst nicht sprechen und nicht lachen, und sprichst du ein einziges Wort, und es fehlt nur eine Stunde an den 7 Jahren, so ist alles umsonst, und deine Brüder werden von dem einen Wort getötet.« Da sprach das Mädchen in seinem Herzen: »Ich weiß gewiss, dass ich meine Brüder erlöse«, und ging und suchte einen hohen Baum, setzte sich darauf und spann, und sprach nicht und lachte nicht. Nun trug's sich zu, dass ein König in dem Walde jagte, der hatte einen großen Windhund, der lief zu dem Baum, wo das Mädchen drauf saß, sprang herum, schrie und bellte hinauf. Da kam der König herbei und sah die schöne Königstochter mit dem goldenen Stern auf der Stirne und war so entzückt über ihre Schönheit, dass er ihr zurief, ob sie seine Gemahlin werden wollte. Sie gab keine Antwort, nickte aber ein wenig mit dem Kopf. Da stieg er selbst auf den Baum, trug sie herab, setzte sie auf sein Pferd und führte sie heim. Da ward die Hochzeit mit großer Pracht und Freude gefeiert. Aber die Braut sprach nicht und lachte nicht. Als sie ein paar Jahre miteinander vergnügt gelebt hatten, fing die Mutter des Königs, die eine böse Frau war, an, die junge Königin zu verleumden und sprach zum König. »Es ist ein gemeines Bettelmädchen, was du dir da mitgebracht hast. Wer weiß, was für gottlose Streiche sie heimlich treibt. Wenn sie stumm ist und nicht sprechen kann, so könnte sie doch einmal lachen. Aber wer nicht lacht, der hat ein böses Gewissen.« Der König wollte zuerst nicht daran glauben, aber die Alte trieb es so lange und beschuldigte sie so viel böser Dinge, dass der König sich endlich überreden ließ und sie zum Tod verurteilte. Nun ward im Hof ein großes Feuer angezündet. Darin sollte sie verbrannt werden. Und der König stand oben am Fenster und sah mit weinenden Augen zu, weil er sie noch immer so lieb hatte. Und als sie schon an den Pfahl festgebunden war und das Feuer an ihren Kleidern mit roten Zungen leckte, da war eben der letzte Augenblick von den 7 Jahren verflossen. Da ließ sich in der Luft ein Geschwür hören, und 12 Raben kamen hergezogen und senkten sich nieder. Und wie sie die Erde berührten, waren es ihre 12 Brüder, die sie erlöst hatte. Sie rissen das Feuer auseinander, löschten die Flammen, machten ihre liebe Schwester frei und küssten und herzten sie. Nun aber, da sie ihren Mund auftun und reden durfte, erzählte sie dem Könige, warum sie stumm gewesen wäre und niemals gelacht hätte. Der König freute sich, als er hörte, dass sie unschuldig war, und sie lebten nun alle zusammen in Einigkeit bis an ihren Tod. Die böse Stiefmutter ward vor Gericht gestellt und in ein Fass gesteckt, das mit siedendem Öl und giftigen Schlangen angefüllt war, und starb eines bösen Todes. Ende von Die 12 Brüder. Aufgenommen von Stefan Gamke am 7. Januar 2006.